Abend und heute Abend mit Chris Liebing.

We'll be right back. Heute Abend XXL Club Night mit Chris Liebing. Ihr könnt ihr auch anrufen, wenn ihr Wünsche oder Fragen habt. Wünsche weniger, aber Fragen. 069 155 6999. Dreimal die 9 am Ende. Und ab 1 Uhr gibt es das Ganze auch noch hier im Fernsehen zu sehen. Auf Hessen 3 natürlich. Es ist 22.31 Uhr genau und ihr hört die HRXXL Club Night mit Chris Liebing. Und wenn ihr später nichts zu tun habt, könnt ihr natürlich ins MTW gehen. Da spielt der Chris Zander und der Massimo. Und da geht's bestimmt gut ab. Und wenn ihr im Süden von Deutschland seid, dann könnt ihr natürlich auch nach La fahren. Da ist im Universal Dock heute Abend Audio Love und da fahre ich später auch noch hin und spiele da ein bisschen. Jetzt erstmal weiter mit der Club Night. Und wenn ihr anrufen wollt, ist es die 069 1556 und dreimal die 9. Und ab 1 Uhr könnt ihr das Ganze, wie gesagt, im Fernsehen sehen. Fernsehen. Hessen 3. Viel Spaß. And you move your body down. Do you move forward? Do you move backwards? Yeah, that's what I'm talking about. I know most of you kids out there from the East know about that stepping. You can't stop it, that shit. Yeah, you kids know about it. That's what I'm talking about. Just in high line, just stepping on the dance floor. Yeah. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. better make her work her body, better make her get on down. You better phone her right on up, better funk her right on up. You better phone her right on up, better funk her right on up. You better phone her right on up, better funk her right on up. Funk them up. I'm just fucking sick. I'm just sitting over here talking all kind of bull crap on this soul motherfucking remix. Remix they motherfucking asses all crisp. Show these kids what it's all about. Show them why you are the key. Funk these kids right the fuck up. Yeah, boy, funk them up, up, up. Yeah, crisp, funk them right on up, crisp, come on, funk you up. And you funk them right on up, go, go, go, funk them up. You better funk. Right on up, better funk her right on up. Say get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Sit tight down. Right on up, we gonna funk you right on up. Funk you right on up, we gonna funk you right on up. Funk you right on up, we gonna funk you right on up. Funk you right on up, we gonna funk you right on up. Funk you right on up. 5 nach 11, ihr hört immer noch die XXL Club Night und Massimo ist in der Haus, ist aber zu schüchtern, um ans Mikro zu kommen. Spielt heute Abend noch im MTW im Spektrum und ihr könnt hier anrufen 069 155 6 und dreimal die 9 und ab 1 Uhr, wie gesagt, Martin, warum soll ich das eigentlich so oft durchsagen? Wie gesagt, ab 1 Uhr im HR Fernsehen könnt ihr mich da drin sehen. Viel Spaß noch. We'll be right back.

Jo, das war die XXL Club Night mit Chris Liebing und ich wünsche euch einen schönen Samstagabend. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, heute Nacht um 1 Uhr in genau einer Stunde wird das Ganze nochmal im Fernsehen auf Hessen Fernsehen wiederholt.